Die Berufung der ersten Jünger. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weiter auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte: »Fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus.« Simon antwortete: »Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen.« Das taten sie dann auch, und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot. Sie sollten kommen und mit ihm anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte: »Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch.« Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon: »Du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein.« Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan und ich bin der Mitleiter von Nordstern. Seit kurzem sind wir zu zweit. Und ich hoffe, ihr habt euch alle so einen Fisherman's Friend genommen. Oder zumindest habt ihr gesehen, dass wir so etwas da haben, weil wir starten ja heute unsere neue Reihe. Und wir haben uns mal erlaubt, ein bisschen das ganze Design der Reihe anzupassen an dieses Fisherman's Friend. Einmal, weil die Person, um die es in den nächsten Wochen gehen wird, auch ein Fischermann war und viele Freunde hatte und vielleicht sogar einer der wichtigsten Freunde von ihm wurde, eine der bemerkenswertesten Personen, die je diesen Erdplaneten betreten hat, nämlich Jesus Christus. Und wir wollen an dem Leben von Petrus entlang mit ihm quasi die Geschichten, die er so erlebt hat, verfolgen. Und ich glaube, das ist wirklich, so wie es hier draufsteht, erfrischend, inspirierend und stark. Es ist stark, was er so erlebt hat. Und ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, was war er denn für ein Typ? Was war er vielleicht für ein Kind in der Schule? Er ist sicherlich zur Schule gegangen. Er gehörte wahrscheinlich zu einer Familie, wo sowas wie Bildung auch wichtig war. Er war ein ziemlich interessanter Typ und ich möchte es mit euch zusammen angucken. Und wir starten heute mit der Geschichte, wo er eben auch dann zum ersten Mal vorkommt, nämlich der Berufung. Und man könnte diese Geschichte, um die es heute geht, die eben vorgelesen wurde, so ein bisschen überschreiben mit, wie aus einem Mann mit einem Beruf ein Mann mit einer Berufung wurde. Wie aus einem Mann mit einem Beruf ein Kerl mit einer Berufung wurde. Und das ist, glaube ich, schon ein Thema, was interessant ist, weil es, glaube ich, viele Menschen gibt, die sagen würden, ich merke, da gibt es auch so eine Spannung. Ich merke es immer wieder in Gesprächen mit Menschen hier in Frankfurt, dass sie sagen, ja, ich habe einen Beruf, aber ich empfinde da nicht so besonders viel Berufung. Also ich merke da nicht so viel Sinn dahinter, hinter dem, was ich da den ganzen Tag tue. Es gibt immer wieder Leute, mit denen ich spreche, die jetzt auch keinen schrecklichen Job haben oder so, sondern oft ist es ja so, auch, dass Menschen, die in Frankfurt wohnen, wegen dem Job hierher gezogen sind. Und gedacht haben, vielleicht ist das dann endlich der Job, der mir so ein bisschen weiterkommen verhilft und auch mehr vielleicht Spaß macht als der vorher oder so. Aber irgendwie merkt man immer wieder im Gespräch mit Menschen, dass sie sagen, eigentlich habe ich einen ganz netten Job, aber irgendwie sowas wie Berufung empfinde ich da nicht. Ich verdiene zwar mein Geld und komme auch irgendwie mit den Kollegen aus und so, aber wie ist das mit Berufung? Wie gehört das für mich zusammen? Und viele sagen, es ist eben so, dass ich das nicht empfinde. Berufung mit dem, was ich tue. Nicht nur vielleicht in meinem Job. Und wir finden hier jemanden, der beruflich ziemlich erfolgreich war, Petrus, werde ich gleich noch ein bisschen erzählen, und der dann aber etwas erlebte, nämlich dass noch mehr in sein Leben kam, nämlich Berufung. Und wie das passiert ist und wie Jesus das mit ihm gemacht hat, das möchte ich heute mit euch angucken. Mein Wunsch ist, dass heute und in den nächsten Sonntagen wir so ein bisschen dem Simon Petrus, das ist ein bisschen verwirrend, weil er diese beiden Namen hat. Ursprünglich hieß er Simon, aber hier in dem Text kommt ja in Vers 8 auch Simon Petrus vor. Simon ist eigentlich sein Name, wie er geboren wurde. Und Petrus ist der Name, den er später dazu bekommen hat. Das ist so ein bisschen wie bei Star Wars. Am Anfang heißt er Anakin, hinterher heißt er Darth Vader. So, da kommt noch was dazu und es hat eine Bedeutung. Allerdings hier eine ziemlich positive, nicht wie bei dem Darth Vader. Also so ein bisschen ist das. Petrus ist nicht der eigentliche Geburtsname von ihm, sondern das ist ein Name, da werden wir in 3-4 Wochen dann die Geschichte zu lesen und behandeln, wo den Jesus ihm gegeben hat mit einer bestimmten Absicht. Also wenn wir Simon oder Petrus, das ist eine und dieselbe Person, nur zur Erklärung ganz am Anfang, es geht immer um den einen, den man so allgemein hin als Petrus bezeichnet oder als Simon Petrus. Und ich möchte mir mit euch heute und in den nächsten Wochen Zeit nehmen, um ihm so ein bisschen über die Schulter zu gucken. Und ich glaube, dass das, was er erlebt hat mit diesem Jesus, er hat nämlich mit ihm ganz eng zusammen gelebt. Man könnte vielleicht sogar sagen, dass er der engste Freund von diesem Jesus war, als Jesus hier auf dieser Erde gelebt hat. Wahrscheinlich ist kein Mensch so nah an ihn rangekommen wie dieser Petrus. Und es ist doch echt mal wert, ihm so ein bisschen über die Schulter zu gucken und dort mitzuerleben, was hat Jesus eigentlich mit ihm gemacht. Und heute ist die Geschichte, wie Jesus ihn berufen hat. Und ich glaube, dass wir da für uns einiges rausholen können und verstehen können, was für uns auch vielleicht der Unterschied zwischen Beruf und Berufung oder überhaupt, was Berufung für mein Leben bedeutet und wie sowas passieren kann. Und es hat mit dem Thema Leidenschaft zu tun. Was ist es denn dann jetzt, was bei diesem Treffen dieser beiden, diesem Petrus und dem Jesus, dazu geführt hat? Was bedeutet das für uns? Ich glaube, es sind 4 Dinge, die hier passieren in dem Text, nämlich erstens erfolgloses Fischen, zweitens merkwürdige Herausforderungen, drittens unglaubliches Wunder und viertens eine ganz schön starke Reaktion. Erstens erfolgloses Fischen. Wenn ihr so ein bisschen mit reingucken wollt, der Text ist ja auch abgedruckt. Das Erste, was hier passiert, ist erfolgloses Fischen. Also, das steht nicht ganz am Anfang, aber ein bisschen weiter hinten wird es so erwähnt, wo Petrus dem Jesus antwortet. Er sagt, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Also das war vorausgegangen. Fischer, das war damals so und das ist, glaube ich, heute immer noch so, wenn die fischten, das war nachts eine Tätigkeit, die man nachts tat, tagsüber, ich weiß auch nicht, woran das liegt, vielleicht weil tagsüber die Fische sehen, dass da oben ein Boot ist und dann nicht da reinschwimmen oder so, sondern nachts fischt man. Das wusste jeder, der damals zumindest dort fischt und sie waren unterwegs gewesen und hatten überhaupt nichts gefangen und kamen zurück und die Netze waren leer und es hatte sich alles irgendwie nicht gelohnt. Es war so wieder so einer dieser Momente, wo man irgendwie merkt, es ist hier leer. Und es sind nicht nur die Netze, die leer sind, sondern es war vielleicht einer dieser Momente, wo Petrus wieder mal gemerkt hat, eigentlich habe ich alles, was ich brauche, aber ich bin irgendwie leer. So, das ist, glaube ich, nicht nur so ein Moment des beruflichen Misserfolgs gewesen. Mal so eine Nacht, das kann man ja auch mal verkraften, so einen schlechten Tag. Okay, das geht mal vorüber. Aber es war vielleicht einer dieser Momente, wo Petrus gemerkt hat, ich habe zwar einen guten Job, aber sowas wie Tieferfüllung, echte Berufung gibt das mir nicht. Und ich glaube, dass das hier so ein bisschen symbolisch dafür steht, dass er diesen Moment hatte. Es ist irgendwie dieses Gefühl, das war es wieder nicht wert, so viel Zeit dafür zu investieren. Das war wieder, ich habe so viel da reingesteckt und es hat irgendwie, gibt es mir nicht das, was ich mir davon erhoffte. Wer war denn eigentlich dieser Simon? Ein kleiner Blick in das Leben dieses Mannes, der dort jetzt, stellen wir uns vor, irgendwo am Ufer sitzt, seine Netze flickt mit seinen Kollegen. Wer war das? Ich weiß nicht genau, ob er so ausgesehen hat. Vielleicht ein bisschen. Also zumindest sieht dieser Kerl hier so ein bisschen aus wie so ein Seemann. Petrus war zu der Zeit so irgendwie zwischen 30 und 40 Jahre alt und hatte eine Familie wahrscheinlich, war verheiratet, vielleicht hatte er auch Kinder. Und er hatte auf jeden Fall ein ziemlich erfolgreiches, kleines, so ein mittelständisches Unternehmen, war der Leiter von mehreren Angestellten, hatte wahrscheinlich mehrere Boote, mit denen er dann so unterwegs war, um die Fische zu fangen. Er lebte in einer Stadt, die da so ein bisschen das lokale Zentrum war. Es war nicht die Großstadt, aber es war dort in der Gegend, in Galiläa, so eine der Orte, wo viele Reisende durchkamen und denen hat er dann wahrscheinlich auch seine Fische verkauft und wahrscheinlich noch so ein bisschen Zubehör dazu und vielleicht konnte man ihm auch Kurse nehmen, wie man jetzt fischen geht und sowas alles. Also ich nehme an, dass er nicht nur so irgendein kleiner Fischer war, sondern es war so ein bisschen mehr. Er war schon jemand, der wahrscheinlich gebildet war, sprach wahrscheinlich mehrere Sprachen, Griechisch und Hebräisch und Aramäisch und er war jemand, der ein Typ war, der leiten konnte. Also der konnte der hatte Leute, Mitarbeiter, das waren auch so raue Fischerkerle und mit denen konnte er umgehen. Und da muss man nicht hingehen und sagen, also wenn es dir nichts ausmacht, vielleicht kannst du mal so ein bisschen. Nein, also der war so ein praktischer Kerl, der auch mal anpacken konnte und vielleicht auch hier und da mal ein bisschen kantig war. So stelle ich mir den vor. Und er hat wahrscheinlich oder er hat dann mit aus dieser Persönlichkeit heraus wahrscheinlich auch ziemlich viel Temperament gehabt. Also wenn es ihm mal so richtig nicht passte, dann hat man das auch gespürt. In den ganzen Geschichten, die wir uns in der nächsten Zeit noch angucken werden, dann merken wir auch, da kann er schon mal richtig cholerisch werden. Und es gab aber auch echt Momente, wo er richtig leidenschaftlich für etwas sein konnte. Ich glaube, ein Wort, was, und deshalb haben wir diesen Untertitel auch gewählt, was sein Leben so mit am meisten beschreibt, war Leidenschaft. Wenn Petrus was gemacht hat, dann war das leidenschaftlich. Dann, er war so ein Typ, sind sie zu stark, bist du zu schwach. So einer war er. Ganz oder gar nicht. Ne? Genauso wie die Fisherman's Friend. Sind sie zu stark, bist du zu schwach. So ein Typ war er. Also so ein bisschen deftig und leidenschaftlich. Und ich glaube, deshalb war es bei ihm auch so, wenn eine Sache nicht so wirklich so lief, dann hat ihn das Leidenschaft gekostet. Und ich glaube, so saß er dann auch dort und hat gemerkt, ich will eigentlich leidenschaftlich leben, ich will ganz die Dinge tun. Ich will nicht einfach nur einen Job leben. Ich will nicht einfach nur die ganze Zeit nachts auf dem See draußen sein und nur am Ende ein paar Fische verkaufen. Das ist mein Leben nicht wert. Ich will leidenschaftlich leben. Und ich glaube, diese Sehnsucht teilen viele Menschen. Und deshalb ist es interessant, ihm anzugucken, dieser coole Typ, erfolgreich wie er war, saß dort und es waren nicht nur seine Fischernetze leer, sondern irgendwie war auch er, glaube ich, leer. Das hat er zumindest gespürt. Und das merkte er besonders in solchen Momenten. Und dann begegnete er diesem Jesus. Ich glaube, wir können davon lernen, was dann passiert ist. Was nämlich mit Menschen passiert, wenn sie Gott begegnen, wenn sie Jesus begegnen. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht aber auch immer wieder. Also wenn irgendwie mein Leben sich nur nach Beruf und nicht nach Berufung anfühlt oder leidenschaftslos, dann ist die Begegnung mit Gott etwas, was meistens dazu führt, dass so etwas ausgelöst wird. Was passiert jetzt? Jesus kommt vorbei, eine ganze Menschenmenge ist mit ihm unterwegs und sie wollen ihn hören. Er war so der neue Prediger in der Gegend und alle hatten schon irgendwie von ihm gehört, Petrus wahrscheinlich auch. Es kann auch sein, dass er ihn schon vorher schon mal irgendwo so von Weitem gesehen hatte und begegnet war. Auf jeden Fall kam er dann dorthin und kam zu ihm und sagte, hey, kann ich mir dein kleines Fischerboot hier mal für eine Stunde chartern? Kann ich mir das mal ausleihen oder du hilfst mir sogar? Und dann stellte Jesus sich auf dieses Boot. Jesus fuhr den so ein bisschen auf das Wasser und Jesus hat dann von dort aus so seine Predigt gehalten. Und am Ende von diesem Moment, wo er dann vor den Leuten geredet hatte, kommt es zu einem ganz persönlichen Moment zwischen Jesus und Petrus. Also die beiden sind in diesem Boot, vielleicht waren noch zwei, drei andere seiner Mitarbeiter mit dabei und Jesus steht dort im Boot und diese ganze Geschichte passiert dort in dem Boot bis auf ganz am Ende. Da paddeln sie nämlich dann wieder zurück und Jesus steht dort und wendet sich dann an diesen Petrus, dem dieses Boot gehörte und den er jetzt kennenlernt und Punkt 2, eine merkwürdige Herausforderung an ihn ausspricht. In Vers 4 und 5 sagt er nämlich dann, als er aufhörte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt wieder hinaus auf den See und werft dort eure Netze zum Fang aus. Das war merkwürdig. Nämlich, Petrus wusste besser als kein anderer, dass tagsüber das überhaupt gar keinen Sinn macht. Also wenn man das probiert, wenn man also auf dem See Genezareth, das war ein relativ großer See dort im Norden von Israel, wenn man dort tagsüber jemanden sah, der da rauspaddelte, um sein Netz auszuwerfen, dann haben die meisten Leute, die da drumherum standen, eher gelacht, weil alle wussten, das ist Quatsch, wenn man das macht tagsüber. Das funktioniert gar nicht. Und deshalb ist das eine ziemlich merkwürdige Herausforderung, die Jesus hier an ihn stellt. Es war aus fischertechnischer Sicht das Dümmste, was man überhaupt nur tun konnte. Es war nicht nur sinnlos, sondern es war auch peinlich. Also es war merkwürdig, das zu tun. Wahrscheinlich wusste Petrus, alle würden ihn auslachen. Aber Jesus fordert ihn hier ganz bewusst heraus, das zu tun. Es ist auch typisch, glaube ich, wenn Jesus in das Leben eines Menschen tritt oder wenn wir Jesus begegnen, dann kann es sein, dass Jesus gerade in dem Bereich, wo wir Experten sind, wo wir meinen, wir wissen, wie das geht, dass er uns dort herausfordert. Dass er uns dort herausfordert in einer Art und Weise, wo wir sagen würden, okay, wenn ich das jetzt mache, dann sieht das komisch aus, dann ist das merkwürdig. Aber das macht Jesus ziemlich absichtlich. Er stellt hier diesen Simon vor eine Vertrauensherausforderung in einem Bereich, wo er selber Experte war. Jesus begegnen bedeutet das, herausgefordert zu werden. Es kann zum Beispiel sein, dass Jesus zu begegnen bedeutet, dass man auf einmal in einen Gottesdienst geht oder zur Kirche kommt. Für manche Menschen ist das so, dass wenn sie das tun und sich dann vorstellen, wie ihre Freunde darüber denken würden, dann würden die wahrscheinlich auch alle denken, ja, das ist wahrscheinlich komisch. Vielleicht fühlt sich das auch komisch an, mal zu beten oder in der Bibel zu lesen oder solche Dinge zu tun. Das ist etwas, wo viele Menschen sagen würden, das ist doch altbacken. Das ist doch jetzt nicht unbedingt das, was Leute machen. Es gibt so ein paar Fromme, die machen das und wir machen das. Aber ich glaube, würde für viele Menschen merkwürdig aussehen. Vielleicht ein bisschen so merkwürdig wie damals für diesen Petrus am Tag fischen zu gehen. Aber Jesus zu begegnen bedeutet, dass man manchmal dass er uns zu Schritten herausfordert, die vielleicht merkwürdig sind. Es kann auch sein, dass Jesus manchmal in unser Leben Situationen bringt oder Berufungen hineinspricht, wo er möchte, dass wir Dinge tun, einfach im Vertrauen auf ihn, die für uns erstmal merkwürdig aussehen. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast, solche Situationen, wo du vielleicht weißt, wenn ich das jetzt mache, ich weiß, Gott will das irgendwie von mir, aber wenn ich das jetzt mache, dann gibt es Leute um mich drumherum, die sagen, du bist ein bisschen merkwürdig geworden. Wenn du sowas machst, bist du dir sicher? Ich kann mir vorstellen, dass dieser Jakobus und der Johannes, die ja mit ihm im Boot saßen, vielleicht so, als Jesus so das gesagt hat, vielleicht so von hinten zu Petrus, Petrus, ja, es mag ja sein, dass der eine ganz nette Rede gehalten hat, aber von Fischen hat er gar keine Ahnung. Du willst das doch jetzt nicht machen, oder Petrus? Ey, was? Nee, also das ist doch dumm. Ja, lass den mal reden, komm, wir fahren wieder zurück, das ist peinlich, die ganzen Leute gucken zu. Das war, glaube ich, die Situation, in der Petrus sich befand. Und Petrus wusste, glaube ich, in dem Moment, dass es Jesus überhaupt nicht um diese Fische ging und um die Möglichkeit, da noch jetzt ein paar Fische zu fangen und die dann wieder für ein paar Denare zu verkaufen. Und ich glaube, Petrus hat in dem Moment gespürt, es geht nicht um Fische, sondern es geht um mich. Jesus fordert mich heraus, ihm zu vertrauen in einem Bereich, der überhaupt keinen Sinn macht. Und der aber einfach nur darum geht, vertraue ich ihm, vielleicht sogar gerade, weil es keinen Sinn macht. Ich weiß noch, als wir, meine Frau Verena und ich, uns überlegt haben, Gemeinde zu gründen und damals losgezogen sind, und das ist jetzt so ein paar Jahre her, da haben wir das auch ein paar Leuten gesagt, und das bedeutete für uns auch, dass wir nicht so genau wussten, wie das so alles wird, wie man gleichzeitig eine Familie ernähren kann und trotzdem sowas hier starten kann. Und ich weiß noch, wie wir damals dann so manchmal Leuten, die das mitgekriegt haben, uns gefragt haben, und habt ihr schon, wie sieht's aus, und habt ihr schon eine neue Wohnung da, wo ihr jetzt hingehen wollt, und habt ihr jetzt schon, wisst ihr schon, wie ihr da leben werdet und so? Und wir haben dann immer gesagt, nee, wissen wir noch nicht. Aber wir wissen, dass Gott das von uns will. Also wir sind dieser Berufung gefolgt, wir sind da losgezogen, weil wir wussten, Gott will das von uns. Und ich weiß noch, wie die Leute dann immer so, ja, ihr seid aber, und dann war so eine kleine Denkpause in ihrem Kopf, in den Augen stand, ihr seid total unverantwortlich und verrückt, und dann kam so, ihr seid mutig. Mutig. Das war das Beste, was ihnen eingefallen ist meistens. Ja. Und in so einer Situation befand sich Petrus hier, Jesus zu vertrauen und vielleicht sogar als Depp dazustehen, aber eine persönliche Vertrauenserlebnis mit ihm zu haben oder nicht. Ich glaube, dass Jesus ihn ganz bewusst da herausgefordert hat. Vielleicht gibt es Dinge und Bereiche in deinem Leben, wo du dich herausgefordert fühlst von Jesus, von Gott. Vielleicht geht es um spezielle Dinge, wo du den Eindruck hast, möchte er, dass ich das tue. Oder vielleicht ist es auch diese allererste Berufung, die Jesus für unser aller Leben aussprechen möchte, ihm zu vertrauen, ein allererstes Mal, dass er überhaupt der Sohn Gottes ist und vertrauenswürdig ist. Dann möchte ich dir sagen, oder ich glaube, dass das, was Petrus hier erlebt hat und sagen kann, dann tu es. Es ist es wert. Es ist komisch vielleicht. Es fühlt sich auch komisch an. Und es gucken vielleicht auch ein paar Leute zu, aber es ist es wert. Jesus ist vertrauenswürdig. Simon hat es dann gemacht. In Vers 5 sagt er dann, weil du es sagst, deshalb will ich die Netze auswerfen. Mit anderen Worten, also es macht überhaupt keinen Sinn. aber weil du es sagst, will ich darauf vertrauen und es tun. Punkt 3, ein unglaubliches Wunder. In Vers 6 und 7 passiert dann, was abgefahren ist. Auf einmal kommt Aktion in die ganze Sache. Ne? Es werden Segel hochgezogen, das Boot bewegt sich ein Stückchen auf den See hinaus. Die beiden Mitarbeiter von Simon fangen an, bestimmte Sachen zu machen. Das Netz wird ausgeworfen. Und normalerweise, also wenn die dann so nachts da fischten, ne, dann haben die das Netz rausgeschmissen und den Anker rausgelegt und dann haben die Füße hochgelegt und gewartet. Das hat dann Stunden gedauert, bis irgendwie da Fische drin waren. Und hier war, das schien das aber mehr so, haben das Netz rausgeschmissen und wollten sich wahrscheinlich gerade rumdrehen und auf einmal flups, ging's los. Und innerhalb von kurzer Zeit war dieses Netz voller Fische und sie haben versucht, es irgendwie hochzuziehen und es ging gar nicht richtig. Das kleine Boot fing gefährlich an zu kippen. Petrus hat noch ein paar andere Mitarbeiter gewinkt, ne, dass sie noch mit einem anderen Boot herbeikommen, weil das Boot, in dem sie saßen, drohte zu kentern. Und alles wurde ganz hektisch. Und Jesus stand die ganze Zeit mit in diesem Boot. Und wahrscheinlich hat Petrus gemerkt, was hier auf einmal passiert. Die anderen waren wahrscheinlich alle hektisch am Arbeiten, aber Petrus hat Jesus beobachtet und hat gemerkt, das, was hier passiert, das passiert wegen ihm. Ein so großen Zufall, dass so viele idiotische, dumme Fische alle gleichzeitig tagsüber in das gleiche Netz schwimmen, das geht überhaupt nicht. So viele Fische waren vielleicht gar nicht da normalerweise. Und gerade nicht tagsüber. Das ging überhaupt nicht. Und Petrus hat gemerkt, das, was hier gerade passiert, das macht der da. Er hat mich dazu berufen, der hat mich herausgefordert, da rauszufahren. Und jetzt auf einmal macht er das hier. Er hat Jesus gesehen, wie er die Situation vollkommen unter Kontrolle hatte. Und auf einmal merkt er, wie das alles passiert. Petrus merkt, dieser Mensch dort, der ist nicht normal. Und er merkt, er ist mehr als ein Mensch. Er hat nämlich Macht über diese Situation. Er hat die Kontrolle. Er tut dieses Wunder. Und ich hoffe, dass wir das hier sehen, was Jesus hier macht. Nämlich, dass er ihm Petrus zeigt, ich bin kein normaler Mensch. Ich bin mehr. Ich bin Gott. Das ist der Moment, wo das bei Petrus Klick gemacht hat. Und ich bin der Schöpfer dieses Universums und ich habe Macht selbst über Fische und über die Naturgewalten und über alle diese Dinge. Und ich tue ein Wunder auf das hin, dass du auf mir vertraut hast. Und das ist das, was Petrus dann hier erlebt hat, was bis heute immer wieder Menschen auch erleben, die Gott vertrauen, dass Gott mehr ist als nur ein Mensch, dass dieser Jesus mehr ist als nur ein Mensch, der irgendwann mal gelebt hat und der ein paar schlaue Dinge gesagt hat, sondern dass er bis heute lebt und dass er solche Dinge tun kann. Und wenn er uns dazu beruft, ihm zu folgen, dass bis heute er derjenige ist, der das alles in seinen Händen hält und der mit uns auch solche Dinge tun kann. Das können wir auch erleben, wenn wir ihm vertrauen. Und egal, wo auf deiner Reise mit Gott oder mit Jesus du in deinem Leben stehst, ich glaube, das, was Petrus hier erlebt hat, das kann uns inspirieren, uns von ihm berufen zu lassen, weil er ist wirklich vertrauenswürdig. Er kann die Dinge, die wir in unserem Leben vielleicht meinen, die wir nicht unter die Füße kriegen oder wo wir diese Leere verspüren und merken, irgendwie, ich habe zwar einen Beruf, aber Berufung fühlt sich das überhaupt nicht an. Er kann in diese Situation hineinkommen und kann die ändern, auch wo wir denken, das geht vielleicht gar nicht. Und es ist sogar wahrscheinlich, dass er irgendwelche Dinge tun wird, wenn wir ihm vertrauen, die irgendwie mehr sind als das, was ein Mensch normalerweise tun kann. Und dann, auf das, was Petrus dann erlebt, gibt es eine starke Reaktion. Also wir sind immer noch in dem Boot und noch immer passiert da alles Mögliche. Ne? Die Netze sind teilweise gerissen und die Boote schwappen fast über vor Fischen. Und was passiert ist, es gibt eine Reaktion von Petrus auf das Ganze, was er hier erlebt hat. Auf einmal fängt er an und redet wieder mit Jesus und drückt etwas aus. Und das ist eine starke Reaktion. Petrus hat hier wohl sehr schnell verstanden, dass das ein Mensch ist, der anders ist, ne, der Gott ist. Und es steht hier dann, dass sie, denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie noch nie einen solchen Fang gemacht hatten. Die Reaktion, die erste Reaktion von Petrus war dann, dass er sagte, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ne? Merkwürdig eigentlich. Man würde fast denken, eigentlich müsste er doch fasziniert sein von dem, was da passiert. Eigentlich müsste Petrus doch sagen, wow, bleib hier, ne? Kannst du nicht einfach immer bei uns bleiben? Dann müssen wir nicht mehr nachts fischen, du kommst einfach mit und wir machen zusammen ein riesen Fischereiunternehmen auf. Nee, die Reaktion auf diesen Jesus, die Reaktion auf Gott beim Menschen, und das ist was ganz Normales oft, ist erstmal, oh Mann, der ist ja wirklich Gott und da ist ja wirklich mehr dahinter. Er ist wirklich mächtig. Ich glaube, das ist eine relativ normale Reaktion auf, wenn Menschen Jesus begegnen, wenn Jesus kommt und einen Menschen beruft, ihm zu vertrauen. Dass es auf erstmal so ein Schreckenmoment ist oder so ein Moment vielleicht sogar der Ablehnung. Dass ich merke, da ist jemand, der ist so anders als ich, da kann ich kaum mit ihm zusammenbleiben. Er ist so mehr Gott als ich. Ich bin nur so ein kleiner Mensch und das ist ein Problem. Hier ist etwas, was zwischen uns steht, wo ich gar nicht so sehr immer die ganze Zeit jetzt mit ihm zusammen sein will. Seine Reaktion war vielleicht beides, Faszination und auch Schrecken. Und Schrecken ist das, was ihn hier dann dazu führt, zu sagen, ich möchte eigentlich, geh besser weg, Jesus, das ist mir fast zu viel. Die Reaktion von Menschen auf Gott ist ganz oft, dass sie merken, wenn sie wirklich merken, wer er ist, dass er nicht nur dieses kleine, nette Männchen im Himmel mit dem weißen Bart ist, der nett ist zu uns, sondern wie er wirklich ist. Groß, allmächtig, schrecklich, gerecht und all diese Dinge, die er auch ist, die ist ganz oft, dass wir merken, oh, wenn Gott wirklich so ist, dann wird das eine Herausforderung mit ihm. Und dann kann ich wahrscheinlich auch gar nicht so bestehen in seiner Gegenwart. Es gibt einen Propheten im Alten Testament, Jesaja, der hat das mal erlebt, so richtig krass. Der war im Tempel, weil der Prophet war, und dann geht auf einmal der Himmel auf und er sieht Gott, so wie er wirklich ist. Und seine Reaktion war nicht, wow, cool, das ist ja super cool, warte, lass mal ein Foto machen, sondern die Reaktion war, er schmeißt sich auf den Boden und ringt um sein Leben und sagt, wehe mir, ich sterbe hier. Also die Reaktion auf Gott, wenn man dem wirklichen Gott begegnet, ist oft Erschrecken. Und doch geht Petrus am Ende mit ihm. Denn der letzte Vers ist, da zogen sie die Boote an Land und ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Was ist da passiert? Ich glaube, die normale Reaktion von vielen Menschen auf die Idee, dass es Gott gibt, ist Ablehnung. Das erlebe ich oft. Letztens noch mit jemandem gesprochen, der ganz offen gesagt hat, also ne, ich mag das, was du da machst mit Kirche, aber der Gedanke an Gott, ne, finde ich schrecklich. Also wenn es ihn gibt, ich hasse den. Und ich will damit nichts zu tun haben. Die normale Reaktion auf die Idee, dass es einen Gott gibt, der so mächtig ist, dass wir alle in seinen Händen sind, von uns Menschen ist erstmal, das ist komisch. Und ich glaube, das ist in gewissem Sinne normal. Aber was ist hier passiert, das ist auch das, was bei Petrus hier passiert ist, aber was ist hier passiert, dass am Ende Petrus doch mitgeht? Nämlich zwischen Vers 9, wo er sagt, ich kann nicht mit dir gehen, geh weg von mir, Vers 8 und Vers 11 liegt der Vers 10. Doch Jesus sagte zu ihm, du brauchst dich nicht zu fürchten, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich glaube, dass in diesem kleinen Satz eigentlich das Ganze drinsteckt, was Jesus dann in den nächsten Jahren mit diesem Petrus erleben würde. Was Petrus mit diesem Jesus erleben würde. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Die Botschaft, die Jesus hier sendet, ist, ich bin dieser Gott und ich kann noch viel mehr als so ein paar Fische in so ein Netz reinschwimmen lassen. Und wenn man die Geschichten von Petrus noch weiter mitverfolgt, was wir in den nächsten Wochen tun werden, da sind noch viel abgefahrenere Sachen passiert. Aber was Jesus hier sagt ist, ich bin dieser Gott und ich kann das alles. Aber ich werde diese Macht nicht gegen dich benutzen, sondern ich werde sie für dich benutzen. Dass ich Gott bin, das ist für dich keine schlechte Botschaft, sondern das ist eine gute Nachricht für dich. Denn ich werde dieses, was ich kann, gebrauchen, um dir zu helfen. Und ich möchte dich mitnehmen. Ich möchte es nicht nur für dich machen und du darfst hier bleiben, ne, und kannst dann hin und wieder mal in der Zeitung lesen, dass ich tolle Dinge mache, sondern er sagt dir dann sogar auch, ich will dich mitnehmen. Er sagt, von jetzt an wirst du Menschenfischer sein, und er fordert ihn damit auf, sogar mit ihm zu kommen. Und das ist ein so abgefahrener Gedanke, der für mich bedeutet, dass es beginnende Leidenschaft ist. Jesus beruft hier Petrus. Er sagt, ich will, dass du verstehst, ich bin Gott, ja, und das kann dich erschrecken. Aber diese Macht, die ich habe, die will ich für dich benutzen. Und das hat in letzter Konsequenz sogar bedeutet, dass dieser Jesus Christus 3 Jahre später, nach vielen anderen abgefahrenen Geschichten, für diesen Petrus, ohne dass er das wirklich verstanden hat, am Kreuz gestorben ist und etwas getan hat, was Petrus nie hätte selbst tun können, nämlich sich selbst mit Gott zu versöhnen. Sich selbst mit diesem Gott zu versöhnen und das Problem, was Petrus hier nämlich anspricht, ich bin ein sündiger Mensch, für ihn zu lösen, stellvertretend. Aber das sollte alles erst noch kommen, aber dieses, du brauchst dich nicht zu fürchten, das ist die Botschaft, die Gott uns sendet in Jesus Christus und dann Berufung ausspricht. Und ich glaube, dass diese Berufung, die Jesus hier dem Petrus ausgesprochen hat, auch hat damals bei ihm aus einem Menschen, der einen Beruf hatte, einen Menschen gemacht, der eine Berufung hatte. Er ist dann losgezogen. Vers 11, da zogen sie die Boote an Land, ließen alles stehen und liegen und schlossen sich ihm an. Wie abgefahren ist das? Also, der hatte ein kleines Unternehmen, der hatte vielleicht sogar eine Familie, ne, und sowas alles. Aber er lässt es alles da, weil er auf einmal seine Berufung gefunden hat und gemerkt hat, diese Person, nicht nur diese Aufgabe, sondern diese Person, Jesus Christus, das ist meine Berufung. Dafür will ich leben. Und ich glaube, wenn man das findet, dann kommt ganz viel Berufung auch in andere Bereiche meines Lebens. Und es ist ziemlich interessant, und das möchte ich in den nächsten Wochen mit euch erkunden, was dann so alles passiert ist. Ziemlich abgefahrene Geschichten. Dieser Petrus ist mal auf Wasser gelaufen. Er hat abgefahrene Sachen wieder mal mit einem Fisch entdeckt, erlebt, dem eine Münze im Mund lag. Er hat abgefahrene Gespräche mit diesem Jesus gehabt, die berichtet sind. Er ist kläglich gescheitert. Petrus ist ganz bekannt dafür, dass er derjenige ist, der Jesus verleumdet hat. Und aus ihm ist hinterher derjenige geworden, der Anfänger von Kirche war. Also ziemlich abgefahrene Geschichten, aber es hat alles hier angefangen. In dem Moment, wo Petrus dieses gespürt hat, wer Jesus ist und davor zurückgeschreckt ist und Jesus dann gesagt hat, fürchte dich nicht. Ich werde diese Macht, die ich habe, nicht gegen dich benutzen, sondern für dich. Und ich will, dass du mitmachst. Ich will dich berufen. Ich will, dass du Teil von dem wirst, was ich hier vorhabe. Und ich will dich gebrauchen. Ich glaube, wer erlebt von Gott, dass er das hört, der kann Berufung erleben und ein Leben beginnen. Und das hat Petrus hier begonnen, was nicht auf Leistung basiert, aus dem, was er konnte, was er gut machte, sondern auf Gnade, auf etwas, dass Gott kommt, dass Jesus Christus kommt und ihn beruft. Und das, glaube ich, können wir erleben. Ich weiß nicht genau, wo in deinem Leben die Herausforderung steht gegenüber Gott. Ob da generelles die Frage ist, ob du sagst, ich weiß gar nicht, ob ich dem vertrauen kann, ob es ihn überhaupt gibt. Oder ob du vielleicht bestimmte Dinge in deinem Leben, vielleicht lebst du schon lange, kennst ihn schon lange, glaubst lange an ihn. Und es gibt aber Bereiche, wo du merkst, da fordert er mich heraus, ihm wirklich zu vertrauen. Nicht dir selbst, sondern ihm wirklich zu vertrauen. Vielleicht sogar Schritte zu gehen, die im ersten Blick vielleicht sogar komisch wirken für dich selbst und für alle um dich herum. Aber du weißt, er beruft mich dazu, dich wirklich auf ihn zu verlassen. Diese Story hier und viele andere von diesem Mann Petrus geben mir ziemlich viel Mut, dass man sich auf diesen Jesus wirklich verlassen kann. Und lass dich berufen. Und finde Berufung bei Jesus. Und entdecke, wie genial er ist. Dieser Petrus hat hinterher in Zusammenarbeit mit jemand anderen ein ganzes Evangelium geschrieben und hat begeistert von all den Geschichten berichtet, die er mit ihm erlebt hat. Hätte er damals eine andere Entscheidung getroffen, hätte gesagt, nee, ist mir zu heikel, ne, du bist mir zu komisch, du bist mir zu göttlich, da lass ich lieber die Finger von, wäre da nichts draus geworden. Aber er hat sich entschieden, Jesus zu vertrauen. Es hat sein Leben verändert. Es hat ihm Sinn, Berufung und Bedeutung und Wert gegeben. Bevor wir jetzt noch ein Musikstück hören von Micha, was wir als Zeit benutzen können, um so ein bisschen das Gehörte zu reflektieren, bete ich noch. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn auf diese Welt gesandt hast und er diesen Petrus und manche andere, die damals lebten, berufen hat, ihm zu folgen. Und die haben das damals, er ist dir gefolgt und diese Geschichte bewegt mich, weil sie irgendwie zeigt, dass dort, wo Menschen dir begegnen, das eine Herausforderung bedeutet, dir zu vertrauen. Das bedeutet eigentlich, dir an dich zu glauben, dir zu vertrauen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen, wo auch immer das bedeutet. Und dass wir wissen, wenn du etwas berufst, wenn du uns herausforderst, dann stehst du zu dem, was du sagst. Und dann sind Wunder möglich. Ich bitte dich, dass du uns die Kraft und den Mut gibst, auf dich zu vertrauen. Oft finden wir das gar nicht so viel in uns selbst, aber ich bitte dich, dass du uns das schenkst. Dass du uns erleben lässt, was Petrus damals schon erlebt hat. Nämlich, dass wenn man dir vertraut, dass dann manche abgefahrenen Dinge passieren können. Aber vor allen Dingen, dass das passiert, dass wir erleben, dir zu vertrauen, das lohnt sich. Und es verändert ein Leben von Beruf zu Berufung. Ich bitte dich, dass du uns segnest. In Jesu Namen. Amen.